dann kommt auch zu mir das Glück. Was auch einst geschieht, wenn das Glück verblüht, nie, mein Freund, vergess ich deinen Blick. Es geht ein Zauber von dir aus und niemand kann sich diesem Bann entziehen. Du bringst das Glück in jedes Haus und lässt mein Herz den tiefen Schmerz entfliehen. Ich bin bezaubert von dir, weiß gar nicht wie, denn solch ein Glück über Nacht ein Zauber von dir aus und niemand kann dich